Wozu dient das Fasten? Ja, dass man weniger isst. Das Fasten dient dazu, dass wir uns besser zum Beten vorbereiten, dass wir für die begangenen Sünden Buße tun und uns vor neuen Sünden bewahren. Ja. Besser beten, sich beten besser vorbereiten, weil wir leider Gottes viel zu oft den Körper durch zu viel Nahrung beschweren, der Geist dann nicht mehr so willig ist für die eigentlichen geistigen Betätigungen. Für die begangenen Sünden Buße tun, klar, wesentliche Form der Buße für die Sünden und uns vor neuen Sünden bewahren, ja, Versuchungen und so weiter zurückdrängen. Was Christus von den bösen Geistern sagt, Aposteln, einen Besessenen nicht haben heilen können, sagt er, diese Art von Geistern wird nur ausgetrieben durch Gebet und Fasten. Das gilt im Allgemeinen auch für das, was nicht eigentliche Besessenheit ist, aber eben Versuchungen und so weiter. Viele Versuchungen kann man nur überkommen, indem man auch das Fasten hinzufügt, nicht nur irgendwie sich bemüht und betet, sondern eben auch fastet.